Ha! Ihr Durstigen alle, kommt herbei zum Wasser. Und ihr, die ihr kein Brot habt, kommt, kauft Getreide ein und esset. Ja, kommt, kauft Getreide ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum wollt ihr Geld darwegen, um doch kein Brot zu erhalten und euren Verdienst für etwas, das euch nicht satt macht? Hört vielmehr auf mich, so sollt ihr Gutes zu essen haben, und eure Seele soll sich erlaben an Fett. Neigt euer Ohr und kommt her zu mir. Hört, dass eure Seele auflebe. Und ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die unverbrüchlichen Gnadenerweisungen an David. Wahrlich, zu einem Zeugen für Völker habe ich ihn gemacht, zum Fürsten und Gebieter über Nationen. Fürwahr, ein Volk, das du nicht kennst, wirst du herbeirufen, und Leute, die dich nicht kennen, werden zu dir hinlaufen um Jahwes, deines Gottes, Willen und des heiligen Israels halber, weil er dich verherrlicht hat. Suchet Jahwe, während er sich finden lässt, rufet ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose möge von seinem Wandel lassen und der Nichtswürdige von seinen Ränken und möge sich zu Jahwe bekehren, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gotte, denn er wird reichlich vergeben. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege nicht meine Wege, ist der Spruch Jahwes, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, es sei denn, dass er die Erde getränkt und befruchtet und zum Sprossen gebracht und Samen zum Säen und Brot zum Essen dargereicht hat, ebenso wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, es sei denn, dass es vollbracht hat, was ich wollte, und durchgeführt, wozu ich es sandte. Denn mit Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt Dorngestrüpp werden Zypressen emporwachsen und statt der Nesseln werden Myrten emporwachsen und es wird Jahwe zum Ruhme gereichen, zu einem ewigen, unvertilgbaren Merkzeichen.